los. Und jeder sagt, was macht ihn bloß? Das hat er nicht verdient, der arme Bauernsohn. Sie hat das ganze Dorf schockiert.